schönen guten Abend. HR3 Club Night mit Sven Veth. Thank you. Käppchen. 3 Club Night, heute Abend mit Sven Feet. Club Night mit Sven Veit, Luke Slater Power. Ja. Club Night, heute mit DJ Sven Fate.

HR3 Club Night mit Sven Feth heute Abend. Und das ist der Remix von Johannes Heil von meiner Omen AM. Da gibt es übrigens auf der anderen Seite noch einen Claude Young Remix. We'll be right back. We'll be right back. Rock Germanic. HR3 Club Night mit Sven Fried heute Abend. Und nicht vergessen, nächsten Samstag Big War in Saarbrücken. Big War nächsten Samstag in Saarbrücken mit allen. We'll be right back. Show. Ja, HR3 Club Night mit Sven Feth heute Abend. Das war's fast auch schon wieder. Wir sehen uns vielleicht morgen Abend auf der Belief in Düsseldorf. Am Blauen See. Oder auf jeden Fall nächsten Samstag auf der Big Warp in Saarbrücken. Das geht ja schon mittags los, also bis bald. We'll be right back. Oh,